Doch selbst seine jetzige Notlage konnte Mr. Cutter nicht davon abhalten, mich und alle Welt zu verfluchen. Seine gotteslästerlichen Äußerungen machten es mir wirklich schwer, ihm beizustehen. Unterdessen versuchte Apanatschka geduldig, mit der armen Geistesgestörten zu sprechen. Thibaut hielt sich in der Nähe der beiden auf, wagte aber nicht mehr einzugreifen. Es ist zwecklos. Ihr Geist ist fort und will nicht wiederkommen. Der Sohn kann mit seiner Mutter nicht sprechen. Sie versteht ihn nicht. Lass es mich einmal versuchen, Apanatschka. Nein, nein, das dulde ich nicht. Ihr werdet müssen. Apanatschka, bewache ihn. Wenn er die geringste Bewegung macht, so reitest du ihn nieder. Uff, Old Shatterhand möge mit der Squaw sprechen. Thibaut Vete, höre mich. Ich meine es gut mit dir. Erkennst du mich wieder? Hast du einen Gatten? Wo ist dein Sohn? Hast du deine Schwester Tawa gesehen? Tawa? Meine ältere Schwester? Wo ist sie? Wer ist Tocbela? Tocbela. Tocbela? Bin ich? Hast du Padre Diterico gekannt? Ja, er ist mein Vava Derek. Kennst du auch Mr. Bender oder Mrs. Bender? Bender? Vielleicht Tawa Bender? Tawa ist Mrs. Bender. Ja, Mrs. Bender. Hat Mrs. Bender ein Baby? Zwei Babys. Zwei Knaben. Leo und Fred. Wie nennst du das Baby, das du im Lager bei dir hast? Baby heißt Fred. Nicht Leo? Nein, Leo größer. Schluss jetzt, wir müssen weiter. Gleich, Monsieur Thibaut, gleich. Noch eine Frage, rote Frau. Hörst du mich nicht? Das ist mein Myrtenkranz. Er gehört mir. Schade, sie ist wieder weit weg. Mein Bruder Winnetou hat alles verstanden. Diese Frau ist die jüngere Schwester des ermordeten Padre de Tirico. Und Apanatschka ist Fred, jüngster Sohn der älteren Schwester. Mein Bruder Charlie war sehr geschickt in seinen Fragen. Old Shatterhand hat das Gespräch beendet. Ja. Der weiße Medizinmann wird jetzt mit der Squaw fortreiten. Kann sie nicht mit uns kommen? Warum will mein Bruder Apanatschka das? Sie ist nicht seine Mutter. Aber sie hat mich lieb gehabt, als wäre sie es. Ich will nicht, dass sie jetzt mit diesem Manne weggeht, der nicht gut zu ihr ist. Ich werde sie niemals wiedersehen. Du irrst. Du wirst sie wiedersehen. Mein Bruder Charlie hat recht. Der Medizinmann hätte die Squaw nicht mit auf seine weite Reise genommen, wenn ihre Gegenwart ihm nicht erforderlich schiene. Also wird er sie auch nicht unfreundlich behandeln. Apanatschka möge sie ziehen lassen, rät auch Winnetou. Meine Brüder werden wissen, was gut für meine... für die Squaw und für mich ist. So wird Apanatschka keine Einwendungen mehr machen. Nach einem mehr als frostigen Abschied voneinander ritten wir auf unserem früheren Wege weiter, der falsche Medizinmann mit der roten Frau auf dem seinigen. Bald gelangten wir an den Binsenbach, den wir überqueren mussten. Dann ging es eine Strecke auf der anderen Seite am Wasser entlang, bis wir uns west-nordwestlich halten mussten, über die Prärie hin, auf die Felsen zu, wie Kolmapuschi gesagt hatte. Die letzten Schimmer der Dämmerung verlöschten schon, als wir die Quelle erreichten, wo wir Lager machen sollten. Der Platz konnte für unsere Zwecke gar nicht günstiger sein. Dem alten Fuchs Webbel fiel das auch sofort auf. Der Platz gefällt mir nicht. Wenn es nicht schon so finster wäre, würden wir weiterreiten, bis wir einen besseren finden. Warum? Hier brauchen wir wenigstens drei Leute dazu, die Gefangenen zu bewahren. Ist klar. Unsinn. Passt auf. Der Grasplatz hier wird doch durch die Bäume und Sträucher in drei Abteilungen getrennt. Die Gefangenen kommen alle in die mittlere Abteilung. Die beiden anderen sind für uns. Und die Pferde? Die hobbeln wir draußen im Freien unter Bewachung an. Machen ein einziges Feuer, das alle drei Lagerplätze beleuchtet. Und auf die Weise brauchen wir nur zwei Wächter. Na? Meinetwegen, ist jedenfalls noch am besten so. Für uns war es bestimmt am besten so. Winnetou und ich hatten uns sofort unbemerkt so weit zur Seite gerollt, dass unsere Köpfe fast den Rand des Gebüsches berührten. Wir lagen alle so dicht gedrängt beieinander, dass wir uns leise miteinander verständigen konnten. Die Tramps hatten einige Truthühner geschossen, die jetzt gebraten wurden. Ihr Duft stieg uns verlockend in die Nase, aber natürlich bekamen wir von dem Festessen nichts ab. Ist das ein Benehmen? Nichts zu essen und keinen Schluck Wasser. Wem da die Lust, Gefangener zu sein, nicht vergehen soll, den möchte ich kennenlernen. Wir kommen noch in dieser Nacht zu unserem Truthahnessen. Oh, schlaft nur nicht ein. Oh, wir denken nicht daran, wenn wir noch was für unseren Körper tun können. Sagt nur rechtzeitig Bescheid, Sir. Ruhe jetzt, Dick. Stellt euch schlafen. Sollen wir auch schnarchen? So ganz natürlich können wir gut.